Zum Tag der Sonne, dem größten Festtag der Nation, gab es am 10. April auf dem Platz des Sonnenpalastes Gumsusan eine Zeremonie der Offiziere und Soldaten der Land-, See-, Luft- und Luftabwehrstreitkräfte der koreanischen Volksarmee, auf der sie den Generalissimus Kim Il-sung und Kim Jong-il Hochachtung bezeigten und dem obersten Befehlshaber Kim Jong-un Treue schworen. Der Vizemarschall der koreanischen Volksarmee Fang Byung-so, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des Setka der Partei der Arbeit Koreas, stellvertretende Vorsitzende des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVJK und Leiter der politischen Hauptverwaltung der koreanischen Volksarmee und weitere führende Kader der koreanischen Volksarmee, die Offiziere und Soldaten der koreanischen Volksarmee und die Schüler der Militärschulen aller Ebenen und der Revolutionsschulen nahmen an der Zeremonie teil. Zuerst fand eine Zeremonie der Militärkapelle der koreanischen Volksarmee statt. Unter den 21 Salutschüssen bezeigten alle Teilnehmer auf die Sonnenporträts von Kim Il-sung und Kim Jong-il blickend die Hochachtung. Fang Byung-so hielt eine Rede, in der er den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il Hochachtung bezeigte und dem obersten Befehlshaber Kim Jong-un Treue schwor. Er sprach über den festen Willen und den feierlichen Eid aller Offiziere und Soldaten der koreanischen Volksarmee, die Generalissimus Kim Il-sung und Kim Jong-il als ewige Führer der Partei und des Volkes hoch zu verehren und unter der Führung vom obersten Befehlshaber Kim Jong-un den endgültigen Sieg schnellst zu erringen. Anschließend wurde auf dem Platz eine Parade der Offiziere und Soldaten der Land-, See-, Luft- und Luftabwehrstreitkräfte der koreanischen Volksarmee und der Schüler der Militärschulen aller Ebenen und der Revolutionsschulen abgehalten.